Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von Ermeto Pasqual. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Bota a cela, não tem boi que corra mais de segurar. Eu pego de roubo, é bom. Esse não tem preço. Não tem preço não, não é pra vender não. É bom. Agora eu, quando vou tanger, já tá. Alô, vem, vem, vem. Aí sai correndo, galopando. Galope, galopeando, aí. É a carreira da nossa, é isso. A tropa corre, é os cavalos ligeiros, pra pegar boi e derrubar mesmo. Das war sozusagen die Ouvertüre von Ermeto Pasquals zweitem Album für Warner Brothers Records. Die LP erschien 1979 und trägt den Titel Zabumbe Boom A. Ein Wortspiel mit dem Namen und Klang einer großen, tief klingenden brasilianischen Trommel. Das Stück, das gerade zu hören war, ist eines von zwei Kompositionen der LP, die Ermeto Pasqual seinen Eltern widmete. Suao Jorge heißt die Komposition. Der Musikwissenschaftler Luis Costa Lima Neto weist in einer seiner Arbeiten über Pasqual darauf hin, dass die Musik von Suao Jorge Wurzeln in der Folklore des Nordostens Brasiliens hat. Außerdem bezieht sich das Stück auf Volksfeste, die im Rahmen des katholischen Liturgiekalenders gefeiert werden. Suao Jorge ist in unseren Breiten einigen vielleicht noch als Heiliger Georg bekannt. Die Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, die Suao Jorge ausstrahlt, ist eine der Facetten von Pasquals LP Zabumbe Buma. An anderen Stellen klingt die Platte wüst und dissonant. Nichts Ungewöhnliches für Ermeto Pasqual. Sein Verständnis von Musik schließt keine Klangquelle oder keinen Klang per se aus. In einem Interview mit Luis Costa Lima Neto äußerte sich Pasqual sinngemäß einmal so: Viele Leute glauben, dass ein Dur-Dreiklang etwas Naturgegebenes ist. Dabei ist er nur Resultat von Konventionen. Für mich dagegen klingen sogenannte atonale Tonfolgen wie das Natürlichste von der Welt. Ermeto Pasqual ist ein äußerst produktiver Komponist, der seine Stücke in der Regel oft nur mit Hilfe seines inneren Ohres, seiner Klangvorstellung erfindet und dann in traditioneller Notenschrift fixiert. Jovinho Santos Neto war 15 Jahre in Pasquals Band und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pasquals Manuskripte zu digitalisieren, sodass sie künftigen Generationen potenziell in gedruckter Notation zur Verfügung stehen. Mitte der 90er Jahre hat der Jovinho Santos Neto schon über 1000 Kompositionen digitalisiert. Als er die Band 1992 verließ, gab es schätzungsweise 3000 Kompositionen in Manuskriptform. Im Jahr 2001 brachte Jovinho Santos Neto eine Sammlung von 32 Kompositionen Hermeto Pascuals in gedruckter Form heraus. Inzwischen gibt es das Buch in einer zweiten Auflage. Hermeto Pascual komponiert nicht nur in Notenform, er ist auch ein begnadeter Improvisator, der aus dem Moment heraus neue Musik schöpfen kann. Zum Beispiel, wenn er einen Bossa Nova Standard neu interpretiert. Hier ist Hermeto Pascual zusammen mit Ellis Regina beim Montreux Jazz Festival 1979. Hermeto Pascual beleuchtet die bekannte Melodie und die Akkordfolgen von Tom Robbins Corcovado so radikal neu, er findet so unerwartete Wendungen und Begleitakkorde hinzu, dass sich Ellis Regina hörbar mitreißen lässt. Meu Das war eine Miniatur von Ermeto Pascual aus dem Jahr 1980. Vu Esperar heißt die Komposition, Ich werde warten. Das Stück erschien auf Ermeto Pasquals viertem und letztem Album für Warner Brothers, Cerebro Magnetico, was so viel bedeutet wie magnetisches Gehirn. Zuvor waren die brasilianische Sängerin Elis Regina und Ermeto Pascual in einer Live-Aufnahme vom Jazz-Festival 1979 in Montreux zu hören. Geprobt hatten die beiden dafür vorher nicht, es war also wirklich ein spontanes Zusammentreffen nach dem regulären Set von Elis Regina und ihrer Band. Wer noch mehr von der Freude und der Kommunikation der beiden miterleben will, der kann diese Version von Corcovado sogar mit bewegten Bildern sehen und hören. YouTube sei Dank. Meine erste Begegnung mit der Musik von Ermeto Pascual verdanke ich den Kollegen der Musikabteilung von der Deutschen Welle. Vor fast 30 Jahren engagierten sie Ermeto Pascual e Gruppo für ein Konzert im Kölner Sendesaal. Ich hatte bis dahin noch keine Musik von Ermeto Pascual gehört. Irgendetwas in der Konzertankündigung hatte mich wohl neugierig gemacht. Das Konzert fand am 2. Juni 1982 statt, wurde mitgeschnitten und für mich zu einem begeisternden und inspirierenden Erlebnis. Gleich als erstes Stück gab es eine avantgardistisch wirkende Komposition für Solo-Kontrabass, gespielt vom Bassisten und Tuba-Spieler Ichibere Suaji. Danach gab es eine längere Solo-Improvisation auf der Querflöte und danach ein erstes Mal die komplette sechsköpfige Band mit einem rasend schnellen Groove, sozusagen aus dem Stand auf Tempo 100. Das Konzert bot die ermetotypischen Kontraste zwischen extrem exaktem Zusammenspiel und scheinbar chaotischen Klangeruptionen, zwischen sonnigen Tonfolgen und Dissonanzen. Und es gab eine Menge Humor. Den Kollegen von der Deutschen Welle verdanke ich nicht nur meine erste Begegnung mit der Musik von Ermeto Pascual, sie haben es mir auch ermöglicht, Ihnen in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk einen Ausschnitt dieses Konzerts vom 2. Juni 1982 vorzuspielen. Ermeto Pascual e Gruppo. Das war ein Ausschnitt aus einem Konzert von Ermeto Pascual e Gruppo hier in Köln, genauer gesagt im Sendesaal der Deutschen Welle. Es fand am 2. Juni 1982 statt. Zusammen mit Ermeto Pascual spielten der Bassist und Tuba-Spieler Ichiberi Suarge, der Schlagzeuger Marcio Baja, der Perkussionist Antonio Luis de Santana alias Pernambuco, der Flötist und Saxophonist Carlos Malta und der Keyboarder und Flötist Trofinio Santos Neto. Das Sextett hatte sich 1980-81 gleich nach Pasquals Rückkehr nach Brasilien formiert und bildete 12 Jahre lang eine stabile Einheit. Alle Bandmitglieder lebten in der Nähe von Pasquals zweistöckigem Haus in einem Vorort Rio de Janeiros. 12 Jahre lang wurde 5 Tage die Woche geprobt, von 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends, es sei denn, man war auf Tournee. Hauptsächlich wurden zwar Kompositionen Pasquals geprobt, aber genauso gut konnte eine Probe von Beginn bis Ende mit Improvisationen verbracht werden. Rufino Santos Neto sagte einmal, wir waren seine Lehrlinge und er stellte sicher, dass jeder von uns seinen eigenen Stil entwickelte. Das Erste, was er uns beibrachte, war, uns selbst zuzuhören. Soweit Rufino Santos Neto. Vormittags übten die Musiker einzeln besonders schwierige Passagen auf ihren Instrumenten. In einem anderen Teil des Hauses saß dann Ermeto Pascual und komponierte neue Stücke. Nur ein Bruchteil seiner Komposition ist bisher überhaupt aufgenommen worden. Plattenaufnahmen waren eher eine Seltenheit. In den Jahren 1982 bis 1992 wurden 6 Alben aufgenommen, 1 davon blieb bisher unveröffentlicht. Hier ist Musik aus 3 Alben von Ermeto Pascual e Gruppo, die zwischen 1982 und 1985 veröffentlicht wurden. Thank you. nasci na beira do rio, na beira do rio. Vim andando, até chegar aqui no mar. No mar, quando eu venho me encontrar. Pesco, sem parar. Queria eu ter um dinheiro, pelo menos, a terça parte do que eu pesco de peixe. Todas as noites, todos os dias. Sou um homem muito feliz. Sou muito feliz, porque vivo sempre olhando para as estrelas, olhando para o mar, olhando para o céu. dele medida besta, querendo tocar moderno. Olha a mão esquerda aqui, safoneiro muito besta. Ó. Ermeto Pascual, e Gruppo inklusive Hühnern als Gastsolisten. Um Ermeto Pascual geht's also heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade eine Trilogie mit Musik von den ersten drei Alben, die Ermeto Pascual mit den treuen Kollegen seiner Gruppo einspielte. Einfach Ermeto Pascual, e Gruppo hieß ihre erste gemeinsame Platte. Daraus gab es die Komposition Serie de Arco. Die Platte erschien 1982. 1984 gab es die nächste LP der Band. Sie war schon im Titel eine Verbeugung vor dem Ort, an dem Ermeto Pascual seine Kindheit verbrachte. Das Album heißt Lagoa de Canoa, Municipio de Arapiracha. Ich bitte, mein Portugiesisch zu entschuldigen. Zu hören war aus diesem Album Santa Catarina. Zum Schluss dieser Trilogie gab es einen Track von dem Album Brasil Universo aus dem Jahr 1985. O Tocador Quer Beber, zu Deutsch, der Musiker will etwas zu trinken. Bruce Gilman hat in einem seiner Artikel über Ermeto Pascual die Entstehung dieses Stücks näher beschrieben. Die Melodie sei Pascual eingefallen, als er eines Tages seine Hunde hinter einem Huhn herjagen sah. Immerhin lebten damals in seinem Haus 35 Hunde. Er griff sich schnell sein Akkordeon und fing das Durcheinander musikalisch ein. Die folkloristischen Wurzeln der Komposition von Ermeto Pascual identifiziert Gilman als Forró, und das ist ein Tanz- und Musikstil aus dem Nordosten Brasiliens, der mitunter der Polka-Musik verwandt klingt. Die Melodie von Pasquals Komposition mit Huhn kam von einem Lied, das Musiker im Nordosten Brasiliens immer dann spielen, wenn sie eine Pause machen wollen. Sozusagen als Signal an den Gastgeber, sich nach den Getränkewünschen der Musiker zu erkunden. Bruce Gilman erzählt dazu auch noch Folgendes aus Ermeto Pasquals Kindheit. Als dieser in einer Gruppe mit seinem Vater zusammenspielte, wurde er immer sehr durstig, und obwohl die Feste in vollem Schwung waren und die Musiker eigentlich nicht aufhören konnten, zitierte Ermeto die Signalmelodie immer wieder mitten in den anderen Songs und machte seinen Vater ganz irre damit. Hier ist Musik von zwei weiteren Platten von Ermeto Pascual e Gruppo. 1987 erschien das vierte Album von Ermeto Pascual e Gruppo und daraus jetzt die Suite Mundo Grande. aqui no sertão, nessa seca danada. Me leva sempre pela estrada de terra quente pra encontrar minha gente. Mesmo com sede e tudo, eu dou pra ele um pedacinho de mandacaru, bem verdinho, e o bichinho fica bem tinindo. Mas fica tinindo, fica tinindo o bichinho, viu? Exatamente isso, minha gente. O pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking, né? Pensar positivo, pensar positivo, querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo. E eu tenho, sobretudo dentro de mim, uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Exatamente isso, minha gente. O pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking, né? Pensar positivo. Pensar positivo. Querer pensar positivo atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo. E eu tenho, sobretudo, dentro de mim, uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Das war gerade eine von mehreren Miniaturen Hermeto Pascals, die auch nach dem letzten Zweifler begreifbar machen, dass es tatsächlich so etwas wie Sprachmelodie gibt. Bekanntlich kann sich Hermeto Pascal vorurteilslos für alle möglichen Klänge begeistern, Musik aus allen möglichen Objekten oder Lebewesen hervorzaubern. Sein Umgang mit Sprachmelodien ist dabei mehr als Spielerei. Hermeto Pascal spricht im Zusammenhang dieser Sprachmelodien von dem Klang der Aura. Rufino Santos Neto, langjähriges Bandmitglied und Archivar von Pascals Kompositionen, hat darauf hingewiesen, dass es Pascal dank seines feinen Gehörs gelingt, tatsächlich die persönliche Individualität der Sprachmelodien zu erfassen. In einem Video auf YouTube kann man Hermeto Pascal dabei zuschauen, wie er mit Sätzen von Yves Montand arbeitet. Zuerst findet er mit Hilfe seines Keyboards die genauen Tonhöhen der Worte und Silben heraus und, was noch viel schwerer ist, deren komplexe rhythmische Gestalt. Hat er die Sprachmelodie der Sätze fixiert, fügt er in einem zweiten Schritt Begleitakkorde hinzu, die zur Melodie des Sprechers passen. Und genauso entstand die Sprachminiatur, die gerade zu hören war. Sie präsentiert Aussagen des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Brasiliens nach der Militärdiktatur, Fernando Collor. Aussagen über positives Denken, wenn ich den Titel der Miniatur richtig verstehe, Pensamento Positivo. Zuerst hört man nur die Sprache und danach die unisono mit dem Sprecher gespielte Melodie mit gleichzeitiger Akkordbegleitung. Ein erstes Mal präsentierte Hermeto Pascal 1984 so eine Sprachmelodie-Miniatur auf einer LP. Das Stück, das gerade zu hören war, kommt von der CD Festa dos Deus, zu Deutsch Fest der Götter. Das Album erschien 1992 und war nach 5 Platten für das Indie-Label Som da Gente die erste Veröffentlichung nach 12 Jahren bei einem multinationalen Label Polygram, und das war bisher das letzte Mal für Hermeto Pascal, dass er mit multinationalen Konzernen zu tun haben wollte. Musik. prometi ser a mais branca. Iemanjá, eu vi o sol a esperar. Iemanjá, os 20 dias de promessas feitos pra você. Das war Aleuda, eine Sängerin, die Ermeto Pascual bereits in den 70er Jahren entdeckt hatte. Sie sang eine Weile in seinem Ensemble und 1984 nahm sie unter der musikalischen Leitung von Pascual eine Solo-LP auf. Offerenda heißt sie und zu hören war daraus das Titelstück. Aleuda war nicht nur in Ermeto Pasquals Band aktiv, sie arbeitete auch mit Milton Nascimento und Egberto Gismonti zusammen. Meines Wissens ist Offerenda die einzige Soloplatte von Aleuda. Das schöne Album wurde im Jahr 2000 im CD-Format wiederveröffentlicht. Thank you. Bem Te Vi é o passarinho mais universal desse planeta, Aline. É, mas não é como o Quero Quero, que só tem no sul. Você acha, gente? Mas bate. Viva, viva o Bem Te Vi. O seu canto é divino. Viva, viva o Bem Te Vi. O seu canto é divino. Quando escuto, me comovo e me lembro de um menino. Quando escuto, me comovo e me lembro de um menino. Viva, viva o Bem Te Vi. O seu canto me fascina. Viva, viva o Bem Te Vi. Seu canto me fascina. Quando escuto, me comovo e me lembro de menina. Quando escuto, me comovo e me lembro de menina. Zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Ermeto Pasquale gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade noch einmal zwei Duette, die Ermeto Pasquale mit seiner Frau Alina Morena aufnahm. Sie erschienen 2006 auf dem Album Cimarro e Rapadura. Im vergangenen Jahr erschien eine zweite Duo-CD mit Alina Morena, die ist aber zurzeit schon wieder nicht mehr lieferbar. Schade. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Martin Ziegler, der mir einige seiner Ermeto Pasquale-CDs für diese Sendung zur Verfügung gestellt hat. Ich sage auch schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten. Bis dahin aber noch einmal Musik vom bisher letzten Album von Ermeto Pasquale e Gruppo, die Ouvertüre des Albums Mundo Verde Esperanza, Tajane.